Jetzt muss man es sich doch wieder eingestehen, Griechenland ist noch nicht über den Berg, möglicherweise noch lange nicht über den Berg. Das, was vor einigen Wochen noch so gut ausgesehen hatte, vielleicht sogar wirklich nach einem guten Ende in diesem Drama, das scheint nun alles wieder von vorne anzufangen. Schließlich hatte Alexis Tsipras Europas Sparvorgaben ja durchgeboxt, die gebeutelte griechische Bevölkerung zu diesem Kraftakt gezwungen. Nur, ob das tatsächlich dazu führt, dass Griechenland eben nicht pleite geht, den Euro nicht verliert, das ist und bleibt einigermaßen ungewiss. Und das liegt auch, ja, an Deutschland. Denn offensichtlich mag man es in der Bundesregierung, die Daumenschrauben Richtung Athen immer wieder ein bisschen fester zu ziehen, so wie heute. Da hört man, dass die Verhandlungen zwischen EU, EZB und Internationalem Währungsfonds immerhin laufen. In der vergangenen Woche gab es dafür sogar Verhaltenlob aus Brüssel. Und was hört man noch? Warnungen aus Berlin von der Bundesregierung. Die hat ihren Zeigefinger wieder oben und sagt, keine vorschnellen Entscheidungen bitte, auch und gerade nicht wegen des Zeitdrucks, der zweifelsohne besteht, weil Athen nämlich am 20. August die nächsten Milliarden zahlen muss. 3,4, um es genau zu sagen, an die EZB. Und wenn bis dahin nicht das nächste Hilfspaket geschnürt ist, dann wird das nicht klappen und Griechenland wieder an genau dem Punkt sein, wo es vor ein paar Wochen schon war, quasi pleite. Natürlich darf man deshalb fragen, wem es da in Berlin Freude bereitet, den Verhandlungspartnern Knüppel zwischen die Beine zu werfen und was das soll. Jeder weiß doch, wie sehr Griechenland mit dem Rücken zur Wand steht und jeder weiß auch, dass IWF, EZB und EU auch nicht wirklich zimperlich sind, was ihre Bedingungen für Hilfsgelder angeht. Also könnte man auf deutscher Seite jetzt doch einfach mal schweigen. Das wäre besser für die Verhandlungen, besser für Griechenland, besser für Europa und ganz bestimmt auch besser für Deutschland, weil die Rolle des ewigen Kommandanten in Europa der Bundesrepublik auf Dauer nicht wirklich bekommen wird. Denn es geht bei alledem sicher auch um das Interesse der deutschen Steuerzahler, die Sorge haben, ihr Geld in einen nimmersatten griechischen Schlund zu werfen. Aber wichtiger ist doch, dass Europa angesichts dieses Streits am Ende nicht zerbricht. Denn während in Berlin zur Vorsicht gemahnt wird, sagt Frankreichs François Hollande, dass man bei den Verhandlungen nun eben doch zügig zu einem Ergebnis kommen müsse. Plastischer kann man kaum zeigen, dass Europa derzeit nicht mehr an einem Strang zieht. Das ist kein guter Weg.